In allen Räumen des großen Gebäudes war Festbetrieb. In allen Sälen wurde getanzt, auch im Kellergeschoss. Alle Korridore und Treppen waren von Masken, Tanz, Musik, Gelächter und Gejage überflutet. Beklommen schlich ich durch das Gewühl von der Negerkapelle zur Bauernmusik, vom großen strahlenden Hauptsaal in die Gänge, Stiegen, in die Bars, zu den Buffets, in die Sektstuben. Die Wände waren zumeist mit wilden, lustigen Malereien der jüngsten Künstler behangen. Alles war da, Künstler, Journalisten, Gelehrte, Geschäftsleute, dazu natürlich die ganze Lebewelt der Stadt. In einem der Orchester saß Mr. Pablo und blies begeistert in sein geschweiftes Rohr. Als er mich erkannte, sang er mir laut seinen Gruß entgegen. Von der Menge geschoben, gelangte ich in diesen und jenen Raum, Treppen hinauf, Treppen hinunter. Ein Gang im Kellergeschoss war von den Künstlern als Hölle ausgestattet und eine Musikbande von Teufeln paukte darin wie rasend. Allmählich begann ich nach Hermine, nach Maria auszuspähen. Begab mich auf die Suche, bemühte mich mehrmals, in den Hauptsaal zu dringen, lief aber jedes Mal fehl oder hatte den Strom der Menge gegen mich. Um Mitternacht hatte ich noch niemand gefunden. Obwohl ich noch nicht getanzt hatte, war mir schon heiß und schwindlig. Ich warf mich in den nächsten Stuhl zwischen lauter Fremden, ließ mir Wein geben und fand, das Mitmachen solcher lärmiger Feste sei nichts für einen alten Mann wie mich. Resigniert trank ich mein Glas Wein, starrte auf die nackten Arme und Rücken der Weiber, sah die vielen grotesken Maskenfiguren vorbeiwehen, ließ mich puffen und schickte die paar Mädchen schweigend weiter, die auf meinem Schoß sitzen oder mit mir tanzen wollten. »Alter Brummbär«, rief ein und hatte recht. Ich beschloss, mir etwas Mut und Laune anzutrinken, aber auch der Wein schmeckte mir nicht. Ich brachte kaum das zweite Glas hinunter. Und allmählich spürte ich, wie der Steppenwolf hinter mir stand und die Zunge herausstreckte. Es war nichts los mit mir. Ich war hier am falschen Ort. Ich war ja in bester Absicht gekommen, aber ich konnte hier nicht froh werden. Und die laute, brausende Freude, das Gelächter und die ganze Tollerei ringsum erschien mir dumm und erzwungen. So kam es, dass ich um 1 Uhr, enttäuscht und böse, mich wieder zur Garderobe zurückpirschte, um den Mantel anzuziehen und zu gehen. Es war eine Niederlage, ein Rückfall in den Steppenwolf, und Hermine würde es mir kaum verzeihen. Aber ich konnte nicht anders. Ich hatte auf dem mühsamen Weg durchs Gedränge bis zur Garderobe nochmals sorgfältig um mich geschaut, ob ich keine der Freundinnen sähe. Vergebens. Nun stand ich am Schalter, der höfliche Mann hinter der Schranke hielt schon die Hand nach meiner Nummer ausgestreckt. Ich griff in die Westentasche. Die Nummer war nicht mehr da. Teufel, das hatte noch gefehlt. Mehrmals während meiner traurigen Wanderungen durch die Säle, während meines Sitzens beim faden Wein, hatte ich in die Tasche gegriffen, mit dem Entschluss zum Wiederfortgehen kämpfend, und hatte stets die runde, flache Marke an ihrem Ort gefühlt. Und jetzt war sie fort. Alles war gegen mich. »Nummer verloren?« fragte ein kleiner, rot und gelber Teufel neben mir mit schriller Stimme. »Da, Kamerad, kannst die meine haben.« Dann streckte sie mir auch schon dar. Während ich sie mechanisch annahm und in den Fingern drehte, war der flinke kleine Kerl schon wieder verschwunden. Als ich aber die kleine, runde Kartonmünze ans Auge hob, um nach der Nummer zu sehen, stand gar keine Nummer darauf, sondern ein Gekritzel in kleiner Schrift. Ich bat den Garderobenmann zu warten, ging unter den nächsten Leuchter und las. Da stand in kleinen, taumelnden Buchstaben, schwer zu lesen, etwas gekritzelt. »Heute Nacht von 4 Uhr an magisches Theater«. Nur für Verrückte. Eintritt kostet den Verstand. Nicht für jedermann. Hermine ist in der Hölle. Wie eine Marionette, deren Draht dem Spiel einen Augenblick entglitten war, nach kurzem steifen Tod und Stumpfsinn wieder auflebt, wieder ins Spiel gehört, tanzt und agiert, so lief ich am magischen Draht gerissen in das Getümmel, dem ich soeben müde, lustlos und alt entflohen war. Elastisch, jung und eifrig wieder zurück. Nie hat ein Sünder es eiliger gehabt, in die Hölle zu kommen. Eben noch hat mich die Lackschuhe gedrückt, hatte mich die dicke, parfümierte Luft angewidert, die Hitze mich erschlafft, jetzt lief ich hurtig auf federnden Füßen, im One-Step-Takt durch alle Säle der Hölle entgegen, fühlte die Luft voll Zauber, wurde gewiegt und getragen von der Wärme, von all der brausenden Musik, vom Taumel der Farben, vom Duft der Frauenschultern, vom Rausch der Hunderte, vom Lachen, vom Tanztakt, vom Glanz all der entzündeten Augen. Eine spanische Tänzerin flog mir in die Arme, »Tanz mit mir«, »Geht nicht«, sagte ich, »muss in die Hölle«, »aber einen Kuss von dir nehme ich gerne.« Der rote Mund unter der Maske kam mir entgegen und erst im Kuss erkannte ich Maria. Fest schloss ich sie in die Arme. Wie eine reife Sommerrose blüht ihr voller Mund. Und nun tanzten wir auch schon, die Lippen noch aufeinander. Und tanzten an Pablo vorbei, der hing verliebt über seiner zärtlich heulenden Tonröhre. Strahlend und halb abwesend umfing uns ein schöner Tierblick. Aber ehe wir 20 Tanzschritte getan hatten, brach die Musik ab. Ungern ließ ich Maria aus meinen Händen. »Gern hätte ich noch einmal mit dir getanzt«, sagte ich, berauscht von ihrer Wärme. »Komm ein paar Schritte mit, Maria. Ich bin verliebt in deinen schönen Arm. Lass ihn mir noch einen Augenblick. Aber sie, Hermine, hat mich gerufen. Sie ist in der Hölle.« »Ich dachte es mir. Leb wohl, Harry. Ich behalte dich lieb.« Sie nahm Abschied. Abschied war es. Herbst war es. Schicksal war es, wonach die Sommerrose so reif und voll geduftet hatte. Weiter lief ich durch die langen Korridore voll zärtlichen Gedränges die Treppen hinab in die Hölle. Dort brannten an pechschwarzen Wänden grelle, böse Lampen, und die Teufelskapelle spielte fiebernd. Auf einem hohen Barstuhl saß ein hübscher Jüngling, ohne Maske, im Frack. Der musterte mich kurz mit einem spöttischen Blick. Ich ward vom Tanzstrudel an die Wand gedrückt, gegen 20 Paare tanzten in dem sehr engen Raum. Gierig und ängstlich beobachtete ich alle Frauen, die meisten waren noch maskiert. Einige lachten mich an, aber keine war Hermine. Spöttisch blickte der schöne Jüngling vom hohen Barstuhl herüber. Der nächsten Tanzpause dachte ich, würde sie kommen und mich anrufen. Der Tanz ging zu Ende, aber niemand kam. Ich ging zur Bar hinüber, die in eine Ecke des kleinen niederen Raums geklemmt war. Neben dem Stuhl des Jünglings stellte ich mich an und ließ mir Whisky geben. Wenn ich trank, sah ich das Profil des jungen Mannes. Es sah so bekannt und reizend aus, wie ein Bild aus sehr ferner Zeit. Kostbar durch den stillen Staubschleier der Vergangenheit. Oh, da durchzuckt es mich. Es war ja Hermann, mein Jugendfreund. Hermann, sagte ich zögernd. Er lächelte. Harry, hast du mich gefunden? Es war Hermine, nur wenig umfrisiert und leicht geschminkt. Apart und bleich blickt ihr kluges Gesicht aus dem modischen Stehkragen. Wunderlich klein kamen ihre Hände aus den weiten schwarzen Frackärmeln und weißen Manschetten hervor. Wunderlich zierlich in schwarz-weißen seidenen Herrensocken ihre Füße aus den langen schwarzen Hosen. »Ist dies das Kostüm, Hermine, in dem du mich in dich verliebt machen willst?« »Bisher«, nickte sie, »habe ich erst einige Damen verliebt gemacht. Aber jetzt kommst du an die Reihe. Lass uns erst ein Glas Champagner trinken.« Dies taten wir auf unseren hohen Barstühlen hockend, währenddem an der Tanz weiterging und die heiße, heftige Streichmusik schwoll. Und ohne dass Hermine sich darum irgendwelche Mühe zu geben schien, wurde ich sehr bald in sie verliebt. Da sie Herrenkleider trug, konnte ich nicht mit ihr tanzen, konnte mir keine Zärtlichkeit, keinen Angriff erlauben, und während sie fern und neutral erschien in ihrer Männermaske, umgab sie mich in Blicken, in Worten, in Gebärden, mit allen Reizen ihrer Weiblichkeit. Ohne sie nur berührt zu haben, unterlag ich ihrem Zauber, und dieser Zauber selbst blieb in ihrer Rolle, war ein hermaphroditischer. Denn sie unterhielt sich mit mir über Hermann und über die Kindheit, über mein und ihre, über jene Jahre vor der Geschlechtsreife, in denen das jugendliche Liebesvermögen nicht nur beide Geschlechter, sondern alles und jedes umfasst, Sinnliches und Geistiges, und alles mit dem Liebeszauber und der märchenhaften Verwandlungsfähigkeit begabt, die nur Auserwählten und Dichtern auch noch in späteren Lebensaltern zu Zeiten wiederkehrt. Sie spielte durchaus den Jüngling, rauchte Zigaretten und plauderte leicht und geistvoll, oft ein wenig spottlustig, aber alles war von Eros durchschienen, alles verwandelte sich auf dem Wege zu meinen Sinnen in holde Verführung. Wie gut und genau hatte ich Hermine zu kennen gemeint, und wie vollkommen neu offenbarte sie sich mir in dieser Nacht. Wie sanft und unmerklich zog sie das ersehnte Netz um mich, wie spielend und nixenhaft gab sie mir das süße Gift zu trinken. Wir saßen und plauderten und tranken Champagner. Wir schlenderten beobachtend durch die Säle, abenteuernde Entdecker, suchten uns Paare aus, deren Liebesspiel wir belauschten. Sie zeigte mir Frauen, mit denen zu tanzen sie mich aufforderte, und gab mir Ratschläge über die Verführungskünste, welche bei dieser und bei jener anzuwenden seien. Wir traten als Nebenbuhler auf, strichen beide eine Weile derselben Frau nach, tanzten abwechselnd beide mit ihr, suchten beide, sie zu gewinnen. Und doch war dies alles nur Maskenspiel, war nur ein Spiel zwischen uns beiden, flocht uns beide enger zusammen, entzündete uns beide füreinander. Alles war Märchen, alles war um eine Dimension reicher, um eine Bedeutung tiefer, war Spiel und Symbol. Wir sahen eine sehr schöne junge Frau, die etwas leidend und unzufrieden aussah. Hermann tanzte mit ihr, brachte sie zum Blühen, verschwand mit ihr in eine Sektlaube und erzählte mir nachher, sie habe diese Frau nicht als Mann erobert, sondern als Frau, mit dem Zauber von Lesbos. Mir aber ward allmählich dies ganze tönende Haus voll tanzbrausender Säle, dies berauschte Volk von Masken zu einem tollen Traumparadies. Blüt um Blüte warb mit ihrem Duft, Frucht um Frucht umspielte ich suchend mit probenden Fingern, Schlangen blickten mich aus grünen Laubschatten verführend an, Lotusblüte geistert über schwarzem Sumpf, Zaubervögel lockten im Gezweige, und alles führte mich doch zu einem ersehnten Ziel, alles lud mich neu mit Sehnsucht nach der einzigen. Einmal tanzte ich mit einem unbekannten Mädchen, glühend, werbend, riss sie mit in Taumel und Rausch, und während wir im Unwirklichen schwebten, sagte sie plötzlich auflachend, »Man kennt dich nicht wieder. Heute Abend warst du so dumm und fad.« Und ich erkannte die, die vor Stunden alter Brummbär zu mir gesagt hatte. Nun glaubte sie mich zu haben, aber im nächsten Tanz war schon eine andere, an der ich glühte. Ich tanzte 2 Stunden oder länger, immerzu, jeden Tanz, auch Tänze, die ich nie gelernt hatte. Immer wieder tauchte in meiner Nähe Hermann auf, der lächelnde Jüngling, nickte mir zu, verschwand im Gewühl. Ein Erlebnis, das mir in 50 Jahren unbekannt geblieben war, obwohl jeder Backfisch und Student es kennt, wurde mir in dieser Ballnacht zuteil. Das Erlebnis des Festes, der Rausch, der Festgemeinschaft, das Geheimnis vom Untergang der Person in der Menge, von der Unio Mystica der Freude. Oft hatte ich davon sprechen hören, jeder Dienstmarkt war es bekannt, und oft hatte ich das Leuchten im Auge der Erzählenden gesehen und hatte immer halb überlegen, halb neidisch dazu gelächelt. Jene Strahlen in den trunkenen Augen eines Entrückten, eines von sich selbst Erlösten, jenes Lächeln und halb irre Versunkensein dessen, der im Rausch der Gemeinschaft aufgeht, hatte ich 100-mal im Leben an edlen und an gemeinen Beispielen gesehen, an besoffenen Rekruten und Matrosen ebenso wie an großen Künstlern etwa im Enthusiasmus festlicher Aufführungen und nicht minder an jungen Soldaten, die in den Krieg zogen. Und auch in jüngster Zeit hatte ich die Strahlen und Lächeln des glücklich Entrückten bewundert, geliebt, bespöttelt und beneidet an meinem Freunde Pablo, wenn er selig im Rausch des Musizierenden im Orchester über seinem Saxophon hing oder dem Dirigenten, dem Trommler, dem Mann mit dem Banjo zuschaute, entzückt, ekstatisch. Solch ein Lächeln, solch ein kindhaftes Strahlen, hatte ich zuweilen gedacht, sei nur ganz jungen Menschen möglich oder solchen Völkern, die sich keine starke Individuation und Differenzierung der Einzelnen gestatteten. Aber heute in dieser gesegneten Nacht strahlte ich selbst, der Steppenwolf Harry, dies Lächeln, schwamm ich selbst in diesem tiefen, kindhaften Märchen auf den Glück, atmete ich selbst diesen süßen Traum und Rausch aus Gemeinschaft, Musik, Rhythmus, Wein und Geschlechtslust, dessen Lobpreis im Ballbericht irgendeine Studenten nicht einst so oft mit Spott und armer Überlegenheit mir angehört hatte. Ich war nicht mehr ich, meine Persönlichkeit war aufgelöst, im Festrausch wie Salz im Wasser. Ich tanzte mit dieser oder jener Frau, aber nicht nur sie war es, die ich im Arm hatte, deren Haar mich streifte, deren Duft ich einsog, sondern alle. Alle die anderen Frauen mit, die im selben Saal, im selben Tanz, in derselben Musik wie ich schwammen und deren strahlende Gesichter wie große, fantastische Blumen mir vorüberschwebten. Alle gehörten mir. Allen gehörte ich. Alle hatten wir aneinander teil. Und auch die Männer gehörten dazu. Auch in ihnen war ich. Auch sie waren mir nicht fremd. Ihr Lächeln, das meine. Ihr Werben, das meine. Meines, das ihre. Ein neuer Tanz, ein Foxtrott, eroberte sich in jenem Winter die Welt mit dem Titel Yearning. Dieser Yearning wurde einmal ums andere gespielt und immer neu begehrt. Alle waren wir von ihm durchtränkt und berauscht. Alle summten mir seine Melodie mit. Ich tanzte ununterbrochen mit jeder Frau, die mir eben in den Weg lief. Mit ganz jungen Mädchen, mit blühenden jungen Frauen, mit sommerlich vollreifen, mit wehmütig verblühenden, von allen entzückt, lachend, glücklich, strahlend. Und als Pablo mich so strahlen sah, mich, den er immer als einen sehr beklagenswerten armen Teufel angesehen hatte, da blitzten seine Augen mich glückselig an. Er stand begeistert von seinem Orchesterstuhl auf, stieß heftig in sein Horn, stieg auf den Stuhl, stand oben und blies mit vollen Backen und wiegte sich und sein Instrument dazu wild und selig im Takt des Yearning. Und ich und meine Tänzerin warfen ihm Kusshände zu und sangen laut mit. Ach, dachte ich zwischenein, mag mit mir geschehen, was da wolle. Einmal bin doch auch ich glücklich gewesen, strahlend, meiner selbst entbunden, ein Bruder Pablos, ein Kind. Das Zeitgefühl war mir verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden oder Augenblicke dies Rauschglück dauerte. Auch bemerkte ich es nicht, dass das Fest, je glühender es wurde, sich auf desto engerem Raum zusammenzog. Die meisten waren schon fortgegangen. In den Korridoren war es still geworden. Und viele der Lichter waren erloschen. Das Treppenhaus lag ausgestorben. In den oberen Sälen war eine Musikkapelle um die andere verstummt und weggegangen. Nur im Hauptsaal und in der Hölle unten tobte noch beständig an Glut sich steigernd der bunte Festrausch. Da ich mit Hermine, dem Jüngling, nicht tanzen durfte, hatten wir uns immer nur in Tanzpausen flüchtig wieder getroffen und begrüßt. Und zuletzt war sie mir ganz und gar entschwunden. Nicht im Auge nur, sogar den Gedanken. Es gab keine Gedanken mehr. Aufgelöst schwamm ich im trunkenen Tanzgewühl von Düften, Tönen, Seufzern, Worten berührt, von fremden Augen begrüßt, befeuert, von fremden Gesichtern, Lippen, Wangen, Armen, Brüsten, Knien umgeben, von der Musik wie eine Welle im Takt hin und wieder geworfen. Nun sah ich plötzlich einen Augenblick halb erwachend, unter den letzten noch gebliebenen Gästen, die jetzt einen der kleinen Säle überfüllten, den letzten, in dem noch Musik erklang, nun sah ich plötzlich eine schwarze Pierrette mit weiß gemaltem Gesicht. Ein schönes, frisches Mädchen, als einzig mit einer Gesichtsmaske bedeckt. Eine entzückende Figur, die ich in dieser ganzen Nacht noch nie gesehen hatte. Während allen anderen die späte Stunde anzusehen war, den roten erhitzten Gesichtern, den zerdrückten Kostümen, den verwelkten Kragen und Krausen, stand die schwarze Pierrette, frisch und neu, mit dem weißen Gesicht hinter der Maske, in faltenlosem Kostüm, mit unberührter Krause, blanken Spitzenmanschetten und frischer Frisur. Es zog mich zu ihr, ich umfasste sie, zog sie in den Tanz. Duftend kitzelte ihre Krause mein Kinn, streifte ihr Haar meine Wange. Zarter und inniger als jede andere Tänzerin dieser Nacht kam ihr straffer junger Leib meinen Bewegungen entgegen. Wich ihnen aus, zwang und lockte sie spielend zu immer neuen Berührungen. Und plötzlich, während ich mich im Tanzen niederbeugte und ihren Mund mit meinem suchte, lächelte dieser Mund überlegen und altvertraut. Ich erkannte das feste Kinn, erkannte glücklich die Schultern, die Ellbogen, die Hände, es war Hermine, nicht mehr Hermann, umgekleidet, frisch, leicht parfümiert und gepudert. Glühend trafen unsere Lippen zusammen. Einen Augenblick schmiegte ihr ganzer Leib bis hinab zu den Knien sich verlangend und hingegeben an mich an. Dann entzog sie mir ihren Mund und tanzte zurückhaltend und fliehend. Als die Musik abbrach, blieben wir umschlungen stehen. Alle die entzündeten Paare rings um uns klatschten, stampften, schrien, peitschten die erschöpfte Kapelle zur Wiederholung des Yearning auf. Und nun fühlten wir alle plötzlich den Morgen, sahen das fahle Licht hinter den Vorhängen, spürten das nahe Ende der Lust, ahnten die kommende Müdigkeit und stürzten uns blind, auflachend und verzweifelt, nochmals in den Tanz, in die Musik, in die Lichtflut, schritten tobend im Takt, Paar an Paar gepresst, fühlten noch einmal selig die große Woge über uns zusammenschlagen. In diesem Tanz ließ Hermine ihre Überlegenheit, ihren Spott, ihre Kühle fahren. Sie wusste, dass sie nichts mehr zu tun brauche, um mich verliebt zu machen. Ich gehörte ihr. Und sie gab sich hin, im Tanz, im Blick, im Kuss, im Lächeln. Alle Frauen dieser fiebernden Nacht, alle, mit denen ich getanzt, alle, die ich entzündet, alle, die mich entzündet hatten, alle, um die ich geworben, alle, an die ich mich verlangend geschmiegt hatte, alle, denen ich mit Liebessehnsucht nachgeblickt hatte, waren zusammengeschmolzen und eine einzige geworden, die in meinen Armen blühte. Lange dauerte dieser Hochzeitstanz. 2-3 Mal erlahmte die Musik, ließen die Bläser ihre Instrumente sinken, stand der Klavierspieler vom Flügel auf, schüttelte der Primgeiger versagend den Kopf und jedes Mal wurden sie vom flehenden Taumel der letzten Tänzer nochmals entflammt, spielten nochmals, spielten schneller, spielten wilder. Dann, wir standen noch verschlungen und schwer atmend vom letzten gierigen Tanz, schlug mit einem Knall der Klavierdeckel zu, fielen unsere Arme müde herab wie die der Bläser und Geiger, und der Flötist packte blinzelnd seine Flöte ins Futteral. Türen gingen auf, kalte Luft strömte herein, Diener schienen mit Mänteln, und der Barkellner drehte das Licht ab. Gespenstisch und schauerlich floh alles auseinander. Fröstelnd drängten sich die Tänzer, die eben noch hell aufgeglüht, in ihre Mäntel und schlugen die Kragen hoch. Hermine stand bleich, aber lächelnd, Langsam hob sie die Arme und strich sich das Haar zurück. Ihre Achselhöhle glänzte im Licht auf. Ein dünner, unendlich zarter Schatten lief von da zur verdeckten Brust. Und die kleine, schwebende Schattenlinie schien mir all ihren Reiz, alle Spiel und Möglichkeiten ihres schönen Leibes zusammenzufassen wie ein Lächeln. Wir standen und blickten einander an, die Letzten im Saal, die Letzten im Haus. Irgendwo unten hörte ich eine Tür schlagen, ein Glas zerschellen, ein Gekicher sich verlieren, vermischt mit dem bösen, eiligen Lärm ankurbelnder Automobile. Irgendwo in einer unbestimmbaren Fern und Höhe hörte ich ein Gelächter klingen, ein ungemein helles und frohes, dennoch schauerliches und fremdes Gelächter. Ein Lachen wie aus Kristall und Eis, hell und strahlend, aber kalt und unerbittlich. Woher doch klang dies wunderliche Lachen mir bekannt? Ich fand es nicht.